Schmerz und Belag, den lieben langen Tag hab ich nur Schmerz und Plag. Und sollt am Abend doch nicht weinen, wann ich am Fenster steh, so in die Nacht nei seh, so ganz alleine, da muss ich weinen. Wann ich am Fenster steh, so in die Nacht nei seh, so ganz alleine, da muss ich schießen. Sie kann reiten. Sie geht mit dem Schinderhans auf Raupen. Sie trägt Männerkleider. Wir sind Tiere, nur für die Arbeit gut. Sie schlafen im Wald. Sie tun, was sie wollen. Der Schinderhans ist ihr treu. Weil sie Mut hat. Das Julchen ist noch nicht einmal hübsch. Das braucht man auch nicht zu sein. Wenn man Mut hat. Lass das bloß nicht deinen Mann hören. Schinderhannes. Hörspiel in drei Teilen von Gerd Fuchs. Musik Peter Zwetkow, Regie Hartmut Kirste. Zweiter Teil. Langsam doch. Ulrike. Was möchte man meinen, Sie laufen von mir davon? Da sind Sie ja wieder. Ja. Zurück in der Zivilisation. Sie sind vermisst worden, junger Mann. Trinken Sie einen Tee bei uns? Rittmann wird sich freuen. Er lässt den Kopf hängen. Der Erdtaler Hof ist in Aufruhr, wenn auch nicht in offenem. Setzen wir uns. Was ist geschehen? Waren Sie schon im Erdtaler Hof? Nein. Auf Ihrem Schreibtisch wird ein verschlossener Umschlag liegen. Sie werden ein Blatt daran finden. Darauf steht ein Name. Nichts weiter als ein Name. Über diesen Mann werden Sie ein Gutachten schreiben müssen. Sie werden beurteilen müssen, wie groß eine republikanische Zuverlässigkeit ist. Weiß er, wer ihn beurteilt? Natürlich nicht. Das hat John Bon angeordnet. Wer sonst? Jeder im Erdtaler Hof weiß, jetzt wird irgendwo sein Urteil geschrieben. Und es gibt weder Einspruch noch Berufung. Noch nicht einmal die Anklage ist bekannt. Geschweige der Ankläger. Republikanische Zuverlässigkeit. Warum lachen Sie? Die Flure im Erdtaler Hof sind verödet. Niemand wagt mehr, mit dem anderen zu sprechen. Jeder beobachtet jeden. Republikanische Zuverlässigkeit. Welcher Deutsche wüsste denn, was das ist? Republik, republikanisch. Denn man weiß nicht, mit wem es zu tun hat. Mit Deutschen. Ich jedenfalls bin empört. Ich erwäge mich, in Paris zu beschweren. Man wird dort sehr über ihn lachen. Vor 10 Jahren hätte man nicht gelacht. Jetzt wird man sich über das Fossil amüsieren. Sie tun es offenbar auch. So, jetzt machen wir Schluss mit der Politik und trinken Tee. Man hört ja Erstaunliches von Ihnen. Kommissar Becker soll Sie mitten im Wald aufgelesen haben. In fremden Kleidern. Und Sie hätten nicht sagen können, wie Sie an Ihren Leib gekommen waren. Das weiß ich immer noch nicht. Es muss Sie also jemand ausgezogen und dann wieder angezogen haben. Wie pikant. Sie haben keine Ahnung? Ich war auf einem anderen Stern. Da passieren die seltsamsten Sachen. Manchmal habe ich das Gefühl, dies hier ist für Sie ein nicht minder fremder Stern. Gar nicht so falsch, Ihr Gefühl. Kommen Sie, Susanne. Spielen wir für Papa und Mama ein bisschen Klavier. Ja, lesen Sie, lesen Sie. Also, aber machen Sie es kurz, fassen Sie zusammen, Dürer. Ja. Also, durch einen alten Kleiderjuden habe er Kontakt zum Wirt des Lauschieder Hofs aufgenommen mit der Bitte, niedlich, ja? Ihn zu benachrichtigen, wenn sich Mitglieder der Schinderhannesbande oder gar Bückler selbst in seinem Gasthaus oder in der Gegend aufhielten. Das sei geschehen. Ach, muss ja ein netter Mensch sein. Tatsächlich habe er dort auch ein Mitglied der Bande, einen jungen Zigeuner, getroffen und sich mit ihm befreunden können. So einfach ist das. Es kommt noch besser. Der habe ihn dann zur Lauschieder Mühle geführt, wo die Bande sich aufhielt. Wenn das so einfach ist, was macht denn eigentlich, frage ich mich, die Polizei? Es kommt noch schöner. Dort habe er Gelegenheit gehabt, sich des Längeren mit Bückler selbst zu unterhalten und sein Vertrauen zu gewinnen. Ist das nicht hübsch gesagt? Ja. Sodass ihn Bückler aufgefordert habe, die Begegnung so bald wie möglich zu wiederholen. Er brauche nur Nachricht im Lauschieder Hof zu hinterlassen. Sehr rührend. Ach, wissen Sie, ich bin selbst oft genug auf solche Missionen geschickt worden. Am Anfang gibt es erst einmal nichts zu berichten, es sei denn, man erfindet etwas. Hat er auch seinen Bericht über Rebmann geschrieben? Er hat es wohl versucht. Ich fand auf seinem Schreibtisch ein Blatt. Es stand nur dies darauf. Ein Volk muss seine Freiheit selbst erobern und nicht zum Geschenk erhalten. Georg Friedrich Rebmann, 1798. Ich akzeptiere das. Danke. Mehr braucht er nicht zu schreiben. Das genügt. Sie können gehen, Dürer. Gute Nacht, Generalkommissar.